Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Bei den Brüdern Grimm ist das Zaubermärchen Simmerliberg eine deutsche Alibaba und die 40 Räuber-Variante. Es erzählt von Neid unter Brüdern. Der Schriftsteller Michael Fehr hat das Märchen von Gier und Geld in unsere Gegenwart übersetzt. Willkommen zum Hörspiel am Sonntag. Heute mit dem Stück Simmerliberg nach dem gleichnamigen Roman von Michael Fehr. Der Simmerliberg kommt nicht nur im Märchen vor, sondern auch in der ersten Strophe des Guckisberg-Liedes. Dieses Lied ist eines der ältesten und wichtigsten Volkslieder der Schweiz und eines der wenigen in Moll. Es wurde früher den Schweizer Truppen verboten zu singen, weil es die sogenannte Schweizer Krankheit auslöste, die Melancholie. In diesem Lied wird die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der in einem Liebesstreit meint, seinen sehr viel reicheren Nebenbuhler umgebracht zu haben. Er flieht und tritt wie damals üblich in fremde Kriegsdienste ein. Er sehnt sich jedoch zu sehr nach seiner Geliebten, kehrt zurück und stellt fest, dass sie sich das Leben genommen hat. Auch Michael Fehrs Geschichte erzählt sich durchaus melancholisch. Ein Deutschschweizer namens Anatol Griese muss einen verdrucksten Alpenbauern namens Schwarz aus seinem abgelegenen Haus abholen, weil Zweifel an dessen geistiger Zurechnungsfähigkeit entstanden sind. Die anderen Dorfbewohner haben den schrulligen Bauern außerdem im Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Tatsächlich aber plant Schwarz weit Finstereres. Es geht um einen Haufen Geld, die Bildung einer terroristischen Vereinigung und die Kolonisierung des Mars. Aufnahme, Anfang. Simmerliberg. Von Michael Fehr. Grau, nass, trüb. Ein Schweizer Wetter. Ziemlich ab vom Schuss, nur über einen flotschigen Karweg von oben herab zu erreichen. In einem Krachen, ein wüstes, tristes Bauernhaus mit ungestümem Dach, ein zerklüfteter Haufen aus grauen und schwarzen Tupfen, unter dem ein Haufen blinder Fenster leer in die Öde starrt. In der wenig heiteren Stube hocket der Landmann mit dem Rücken zur Fensterzeile. Nach der drückenden Stille, mit der das Gebälk lastet und den Raum niedrig hält, der einzige Mann und Mensch im Haus. Draußen motort es schwankend von oben herab zum Haus heran. Nachdem er eine Weile bei abgeschaltetem Motor und allmählich erkaltendem Wagenschlag geradeaus aufs Haus starrend sitzen geblieben ist, steigt aus dem Land Rover, der unten herum verkotet ist, eigentlich aber grau wäre, wie man der Dachpartie ansieht. Riese, Gemeindsverwalter. Als solcher, wegen der hiesigen Abgelegenheit, betraut mit allen möglichen behördlichen Aufgaben, die örtlich anfallen. Auch als eine Art Abgeordneter, obrigkeitlicher, kantonaler Fürsorge für den ganzen Flecken zunächst einmal zuständig für alle, denen der Sinn zur Selbstverwaltung aus bloßem Bildungsmangel, aus Verwahrlosung, Krankheit oder sonstigem Irrsinn zu sehr abgeht, als dass man sie auf sich beruhen lassen könnte, in dreckigen Gummistiefeln, sonst anständig, trägt Schnauz, der seine Widerstandsfähigkeit als jemand mit dem Vornamen Anatol, der ihn sofort als einen, der aus dem großen Kanton zugewandert ist und ergo nicht ganz hiesigen markiert, verbessert, klatscht die vordere Wagentür ins Schloss, öffnet die hintere, nimmt vom Sitz einen frechen Jägerhut und mit Sympathie für Auswanderer vom Boden ein Gewehr, dessen Ladung er gewissenhaft überprüft. Eine Bauer- und Waldschrat-Repetierbüchse, eine Art Familienfabrikat, vertrauenerweckendes Stück. Prüft auch die Sicherung, entsichert, legt die Waffe sorgfältig auf den nackten Wagenboden zurück, Metall auf Metall. Schweres Mordgerät passt gut zu schwerem Arbeitsgerät. Lehnt diese Tür nur an, ohne sie einrasten zu lassen, wartet über den kotigen Hausplatz, meidet die Stelle, wo sich ungefähr ehemals der Mist türmte, beugt den Kopf, schiebt die Schultern unter dem Dachtrauf hindurch, wobei ihn durch den Hemdkragen hindurch die Krawatte wirkt, steht unversehens vor der Türe, deren obere Hälfte aus 6 Glasscheiben besteht. Linst hinein, Schatten, Licht am Ende des Ganges. Der schmale Korridor verläuft über die ganze Breite auf die andere Seite des Hauses, wo wieder eine gleiche Türe ist und Licht einfällt. Er horcht, probiert die Türe, es ist offen. Er tritt hinein in den Schatten. Schwarz? Schwarz! Es ist offen. Also bist du doch da. Willst nicht hereinkommen? Es kommt kalt herein. Oh, warm bei dir. Hast etwas wollen? Danke. Als Essen habe ich nichts. Danke. Du willst sitzen? Ist Platz genug, oder? Na, danke, Schwarz. Ich bin gekommen, dich zu holen. Brühe. Bei gefrorene graue, schwarze Kruste. Bei Hitze graue, schwarze Soße. Dazwischen etwas dazwischen. Matsch. Was willst? Schwarz. Was willst? Hier habe ich nichts mehr verloren. Wir müssten dann langsam. Du hast gewusst, dass ich komme. Ich habe das am Telefon gesagt. Telefon? Kannst kommen, wenn du etwas willst. Jetzt bin ich ja da. Du sagst es. Na nun? Hast du dir diese auf deiner Verwaltung, Behörde, einmal überlegt, was es mit dem Sozialismus auf sich hat. Sozialismus. Fahren wir doch aus mit dem Sozialismus. Bin Gemeindeabgeordneter. Fürsorge Schwarz. Du weißt ganz genau, warum ich gekommen bin. Und jetzt müssen wir. Also, auf! Den Sozialismus, Krise, kannst du vergessen. Schmecker. L'état et la loi von Bernard Noir, Krise. Was weißt du schon vom Französisch, Schwarz? Mach kein Kabarett. Ich weiß noch ganz anderes. Der Sozialismus lahmt immer, weil die Masse bald ahnt, dass sie beschissen wird. Von sozialistischen Werten, und seien sie noch so ultra, kann nicht eine Elite absahnen, ohne dass die Proleten ihr Fett wegbekommen. Aber mit dem Nationalismus kriegst du sie bald dran, die Masse. Die Heimatlosen, Tatendürstigen. Und solche sind ein Bauernhaus. Ja, in meinem Haus, Anatol. Mein Haus, mein Land. Jeden noch so Idioten, der nicht weiß, was er tun soll und etwas tun will, denn die Mutter Erde, jeden Flecken Erde, auf dem er steht, liebt ein jeder mehr als sich selbst, wenn du sie ihm immer schmackhaft machst. Für nationale Werte sind sie bereit, ihr Fett zu lassen und letztlich ihr Blut. Von nationalistischen Werten kann die Elite im Dunkeln sauber den Rahm abschöpfen und unbehelligt die Massen pressen und melken. Je dreckiger es ihnen geht, je magerer sie werden, desto heimatloser und tatendürstiger werden sie. Dann wirfst du ihnen den Ultranationalismus zum Trost und zum Fraß vor. Ultranationalismus. Bertrand Krise. Die Nation und ihre Grenzen. Ein Versuch über harte Linien und Gnade. Glaub's mir. Sozialismus heißt für alle. Nationalismus heißt für das Vaterland. Das heißt immer für seine ersten Vertreter, die es verkaufen. Es ist nicht lustig. Jetzt hör auf und komm. Nicht lustig? Heißt so. Krise, wir müssen kämpfen, aktiv sein und handeln. Und wissen, wann genug ist. Du weißt, dass es an der Zeit ist. Ewig versäumen kannst du mich nicht. Kann ich nicht. Frau. Das kann ich mir vorstellen, dass das deine Frau ist. Und? Wo ist sie? Wo ist sie, deine Frau? Sag mir das. Na, auf dem Bild, die Frau. Recht hast, zu tun gibt es für mich ja nichts mehr. Hast du den Zaster? Als wenn man dein Haus sieht hier unten. Überhaupt deinen Krachen, was für ein Dreck. Ein einziges Dreckloch, wie es aussieht. Und dann das. Woher hast du die verdammte Million? Herrgott, Schwarz! Es ist Zeit, dass du von hier wegkommst. Dass ich wegkomme. Anatol, ganz recht, dass ich wegkomme. Dafür habe ich das Pulver. Noch in diesem Jahrhundert. Glaub's oder nicht, noch in diesem fliegt der Mensch auf den Mars und fasst Fuß. Und ich, Krise, habe Land und Leute verkauft. Ich werde nicht der Letzte sein, der oben ankommt. Nicht der Letzte. Herrgott, Schwarz, lass uns endlich gehen. Und dann hast du die Kassette einfach in einer Schublade. Ich glaub es nicht. Ja, mach zu. Und dann verreisen wir. Die Amerikaner oder Russen? Franzosen, Chinesen, Inder. Noch in diesem Jahrhundert fliegen wir auf den Mars. Glaub's. Das eine dreht mich gerade um. Simmeli Berg, Simmeli Berg. Oh, oh, oh, oh, oh, das, das, ey, nicht recht, muss gehalten. Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Simmeli, Oben auf der Straße durch den Wald, Grise am Steuer, der andere starrt regungslos voraus, nur den Weg den Matsch hinauf schüttelte es ihn. Nun gibt es offenbar keinen Grund zur Regung. Es riecht etwas feucht im Land Rover, muss die Jacke des Alten sein, denkt sich Grise. Und es graust ihn, dass er einen solchen Transport hat. Auch er starrt geradeaus auf die Straße, die allmählich den Wald ab auf die Hauptstraße führt. Grise lenkt das Kraftfahrzeug geschickt. Hier ist er daheim. Immerhin, wenn es auch befremdlich riecht. Er muss zusehen, dass er den anderen loskriegt, zieht das Telefon aus der Innentasche des Kittels. Ja, Grise, wir haben heute Morgen telefoniert. Ja, sicher, heute Morgen. Nein, ich heiße Grise, er heißt Schwarz. Sind also jetzt unterwegs, hab den Mann bei mir. Nein, so arg steht es nicht. Wir haben es nicht mit einem Schwerverbrecher zu tun. Ein Landmann, versteht ihr? Ich bringe einen alten Landmann, nur einen eben langsam unrichtigen. Was ich aber sagen will, wegen der Fürsorgeansprüche müssen wir gründlich über die Bücher. Da ist nicht alles im Reinen. Es ist Geld um den Weg. Ja, richtig. Habe ich gesagt, dass ihr mich informiert habt. Die Information aber scheint mir nur etwas unvollständig zu sein. Auf jeden Fall verliert der Fall hier an Eindeutigkeit. Ich weiß, ihr müsst den Mann sehen. Will nicht vorgreifen, nur anmerken. Sind also unterwegs. Besten Dank. Bis nachher. An deiner Stelle würde ich den Klepper nicht so von ungefähr im Wagen umhertappen lassen. Welchen Klepper? Die Lunte, den Bolzen. Die Knarre da hinten. Es nicht so zu halten brauchen. Verdammt, Schwarz. Schnall dich an. Ja, leg den Gurt an. Erst. Wüsste nicht, dass ich mich schon einmal angegurtet hätte. Nicht in einem Fahrzeug von dieser Welt. Weißt, kannst dich dann anschnallen, wenn wir ein halbes Jahr unterwegs sind. Die Menschheit zum Mars. Ein halbes Jahr durchs All, das ist zum Anschnallen. Weißt du nicht, was alles geht? Da läuft Zeug da draußen, von dem wir nichts verstehen unter unserem trüben Himmel. Wir schwimmen in einer ziemlichen Giftbrühe. Es ist Zeit für Innovation und dann zum Abhauen. Exodus, das geht alles zum Teufel her, glaub's. Aber da oben, da gibt's etwas anzufangen. Man muss sich zuerst einmal kennenlernen, dann vermehren, bauen, bauern, backen und schlachten. Kommunismus. Hier bin ich der Letzte. Droben werde ich von den Ersten sein. Hier ist doch alles chaotisch. Dort ist noch alles eins. Alles rötlich. Gleichförmiger Staub und Stein in Hülle und Fülle. Alles rot. Schöne Farbe. Da und dort läuft sie ins Graue oder Weißliche aus. Da kannst du hinkommen und etwas aus dem oder in den Boden stampfen. Werken und wehren, hauen und stechen, meißeln und metzeln, fressen und gefressen werden. Schaffen und krachen lassen. Weißt, wo ist der höchste Vulkan des Sonnensystems? Auf dem Mars, weißt? Wo sind die tiefsten Gräben des Sonnensystems? Auf dem Mars. Es gibt zwei Monde rundherum. Und auch die Atmosphäre ist rötlich. Eben auch Staub. Und eben erst die Topographie. Das geht hoch und runter und drunter und drüber in der neuen Welt. Nur die höchste Kultur überlebt. Nicht jede. Da Da ist Platz für Ideologie. Aus einheitlich Gleichem mach etwas Gleiches, das diesem entspricht. Nationalismus. Wenn das Abenteuer beginnt, dann kannst du dich anschnallen, Anatol. Dann geht's rund, weißt du. Wo ist es am rötesten im ganzen Sonnensystem? Auf dem Mars. Nun halt's Maul mit deinem roten Schwachsinn. Sage nur, du sollst das Gewehr nicht so im Wagen umherflattern lassen. Es kann auch losgehen. Gehört gesichert. Dafür ist es gemacht, dass es losgehen kann, alter Mann. Nicht anfassen, hörst, fass die Waffe nicht an. Ha, so viel wie du verstehe ich noch lang davon. Du hast doch noch nie abgedrückt, kleiner Scheißer. Habe eine ganze Kiste solcher Ware daheim. Du spinnst. Schnall dich an. Woher solltest du eine Kiste Gewehre haben? Ich bin Jäger, verstehst? Ich verstehe was davon. Du nichts. Du bist ein Bauer aus dem Morast. Nein, nicht Gewehre habe ich. Eine Kiste Maschinenpistolen. Eine Kiste voller Stroh zur Dämmung. Und drin eine Lage hin, eine hergelegt. 8 schöne russische Maschinenpistolen aus dem Ostblock. Ja, wer redet denn von Ostblock? Dir spinnt's. Steht in der Remise bei mir. Habe schon einmal ein wenig damit herumprobiert. Kann nicht schaden, wenn die Zeit kommt, sag ich dir. Wenn die Zeit reif ist, bin ich bereit. Ich kann mit allem schießen, womit es sich zu schießen lohnt. Nur wo hier alles zur Sau ist, lohnt es kaum, etwas weiter kaputt zu machen. Jedenfalls kannst du es mit so einer Maschinenpistole regnen lassen. Du bist ein armer Irrer, Schwarz. Ich hoffe inständig, dass ich dich heute nicht wieder mitnehmen muss. Mir ist einerlei, wo ich bin. Eine Idee geht nicht so leicht verloren, Anatol Grise. Eine Idee nicht. Aber wenn du nicht weiterfahren willst, wird's mir zu blöd und ich steige aus. Hocken bleiben. Rühr deine Hände nicht. Auf der Sozialhilfebehörde aus einer Tür durch den Korridor, welcher weißlich ist, kommt eine Frau energisch auf das Paar zugeschossen. Mit weißlichem Gesicht unter weißlicher Brille streckt die Hand noch im Schuss vor, um sie zu reichen. Grüß euch, Herr Anatol, nicht wahr? Wir haben telefoniert. Richtig. Krise. Ja, richtig. Ihr müsst entschuldigen. Lustig. Als Kind war ich einmal im Deutschen. Da war ein deutscher Bub, kann ich mich erinnern, dessen regelmäßiger Ausspruch Anatol will Hühnerbein haben war. Genau. Sonst weiß ich auch nicht mehr genau. Aber der Knabe hieß Anatol. Ist lustig. Nicht? Ja. Und ihr seid Frau? Oh, tut mir leid. Weiß. Ich heiße Weiß. Und ihr seid Herr Schwarz. Gehe ich recht? Wüsste nichts anderes. Ha, lustig. Ihr seid also für die Abklärung zuständig? Ja. Jedenfalls vorab. Vorerst. Zunächst. Wir wollen einmal sehen. Wobei, der Fall klingt mir danach, dass wir im Weiteren einen behördlichen Vertrauensarzt beiziehen müssen, ein Gutachten zu erstellen, welches den fürsorglichen Entzug der Selbstverwaltung ärztlich stützt, würde dann meine Kompetenz übersteigen. Ja, und was tut ihr dann? Eine Fallverwaltung. Vorabklärung zuhanden eines allfälligen ärztlichen Gutachters. Mehr als diese Vorabklärung werden wir allerdings heute kaum machen können. Das müsste dann bis morgen warten. Ja, aber ich kann doch den Mann nicht heute wieder mitnehmen und morgen schon wieder bringen. Ich habe doch auch noch anderes zu tun. Überhaupt habe ich doch mit solchem Zeug eigentlich nichts zu tun. Für uns etwas ab vom Schuss, euer Flecken. Wir sind euch jedenfalls soweit sehr dankbar für eure Bemühungen. Wir dürfen euch allerdings ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass eure Zuständigkeit anfangs einmal hier endet. Ihr braucht euch also einstweilen weiter keine Sorgen um Transport zu machen. Wir finden die ein oder andere Übernachtungsgelegenheit. Für den Fall, dass der Fall über Nacht hängig bleibt. Und wo? Wie gesagt, wir finden etwas. Ich darf euch allerdings bitten, einen Moment Platz zu nehmen. Auch gut möglich, dass es eine kurze Sache gibt. Herr Schwarz und ich würden uns dann einen Moment zurückziehen. Ich gebe euch dann sogleich Bescheid. Wir wollen nichts überstürzen. Ihr findet euch einen Moment zurecht, nicht wahr? Was wohl? Lustig. Herr Schwarz, wollen wir zusammen hineingehen? Mir ist gleich. Ich kann überall sein. Grise sitzt ein wenig. Dann und wann versucht, die Beine übereinander zu schlagen, denkt, dass die Frau ihm wenigstens einen Kaffee hätte anbieten können, ist auch ein wenig erleichtert, weil er den kuriosen Kerl wenigstens einen Moment lang losgeworden ist, will die Beine übereinander schlagen, macht es nicht, sieht weißliche Wände, weißlichen Boden, weißliches Licht. Grise nimmt das Telefon aus der Innentasche des Mantels, er drückt auf einen Knopf und es leuchtet weiß. Wies? Weiß Anatol. Anatol? Was machst? Bin mit dem alten Schwarz auf der Sozialhilfe. So. Hat's den endlich erwischt? Ja. Hab ihn. Aber hab ihn nicht kriegen müssen. Der geht nicht von seinem Schlammloch fort. Kann ich mir denken. Hat's Kabarett gegeben? Nein, nicht besonders. Hat mir nur Zeug erzählt. Zeug? Was für Zeug? Ja, dummes Zeug eben. So. Kannst schauen, der hat die Frau auf dem Gewissen. Das ist eine Frage der Zeit, bis das auskommt. Aber ich wüsste niemand, der anders denkt. Wo sollte die Frau anders hinkommen? Der hat dir etwas angetan, glaub's. Nur hab ich ein schlechtes Gewissen, dass man nicht früher etwas gemacht hat. Das hat man doch kommen sehen, dass es dem aushängt. Der ist neben den Schuhen. War schon immer. Ich sag dir, Anatol, sieh zu, dass du den Grad dort lassen kannst. Jetzt kommst du auch noch. Willst du zum Essen kommen nachher? Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht muss ich den wieder mitnehmen. Lass den mal da, wie gesagt. Aber kannst auch später kommen. Laurenz geht Gewichte heben heute. Ach so. Ja, in dem Fall. Was heißt das in dem Fall? Naja. Wenn du was zu essen hast. Haben tue ich schon. Musst halt kommen. Seit wann geht denn der Laurenz Gewichte heben? Neu? Sonst wüsstest du es wahrscheinlich, oder? Ja, aber der ist doch Landwirt. Ja? Und? Ja, das braucht ja Gewichte zum Heben. Wir leben auf dem Land, nicht auf dem Mars. Und es tut ihm gut. Hätte ich mir denken können. Ich weiß. Ja, ich doch auch. Warst du doch auch. Leb er auch auf dem Land. Eben. Also, bin, sagen wir, gegen die Achten bei dir. Also? Annette. Sie heißt Annette. Der Name dünkt ihn leicht schräg. Leicht vorbei am Geraden und Rechten. Wenn eine Annette heißt, kann einer grad so gut Anatol heißen. Ihm würde das genügen, ihr nicht. Sie braucht offenbar einen Landwirt, der Gewichte stemmt. Der Stuhl geht ihm auf die Nerven. Er steht auf, rüttelt an den Hosen, setzt dazu an, den Korridor auf und ab zu gehen. Die Schuhe klopfen auf dem Boden. Wenn man allein ist, hört man das. Wie ich es mir dachte, Herr Grise, scheint mir die Lage halb so wild. Dafür hättet ihr wirklich nicht zweimal telefonieren müssen. Vom Gehetz und der Informiererei wird's auch nicht besser. Ja, was soll ich denn machen? Habe doch keine Ahnung. Warum muss ich denn auch noch selber abholen gehen? Ne? Nur ruhig. Es macht euch niemand einen Vorwurf. Im Gegenteil. Der Mann hat, wie mir scheint, wie soll ich sagen, er spürt vielleicht eine etwas überdurchschnittliche Weltraum-Euphorie. Aber ansonsten, gut. Er spricht nicht viel, was für mich auf einen Landmann passt. Und ja, etwas kauzig mag er sein. Man wird wohl auch eigenartig in der Abgelegenheit, aber das wisst ihr wohl besser als ich. Habt ihr eine Ahnung? Ja, etwas Ahnung habe ich schon. Jedenfalls ist der Mann bei uns vorerst gut versorgt, nicht wahr? Bevor wir ihn zurück in die Einöde schicken, wollen wir der Sache doch gescheit auf den Grund gehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, meine Meinung. Lustig. Ja, eben. Herr Schwarz bleibt 1-2 Nächte bei uns in der Stadt. Kein Gewahrsam. Nur der Bequemlichkeit wegen. Und dann ist ja auch noch die Sache mit der Frau. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Bis dahin zieht eure Wege, Herr Grise. Wir melden uns dann bei euch. Ja, fällt mir lieber nicht. Jetzt ist er den Alten losgeworden und hat darum doch zu viel Zeit, sich vor der tätigen, umtriebigen Frau die Blöße geben und vor der Zeit auftauchen, mag er nicht. Man hat auch zu tun, auch wenn man kein Landwirt ist. Der andere spinnt oder spinnt nicht. Immerhin, das Geld war echt. Er sah es, muss es wohl glauben. Etwas an der Sache ist ungeheuer. Und etwas wird noch kommen. Wie kann es möglich sein, in einem solchen Sumpfloch ein solch gewaltiges Haus zu bauen? Zwei Mannen von der Polizei, ein Spürhund und einer von der Hundestaffel und dazu ein echter Spürhund pflotschen von ihrem Wagen, den sie ein Stück vom Haus haben stehen lassen, weil ihnen der Sumpf allmählich zu arg vorkam, gegen das Haus hinunter, das einfach nicht handlicher werden will, trotz des Näherkommens. Das Haus mächtig aus grauen und schwarzen Tupfen, ungerührt und zerfleddert, hockt es im Sumpf. Wer baut ein solches Riesenhaus? Das ist abartig in dieser Gegend. Die wohnen in einem Dreck hier, dass es nicht mehr schön ist. Schau, da ist einer runtergefahren. Da hätten wir vielleicht auch können. Ah, sicher ist sicher. Aber dass man sich derart verkoten muss, ist mir auch zuwider. Schau dir das immense Haus an, das ist doch nicht normal. Weiß nicht, kenne mich nicht aus. Wenigstens gefällt es dem. Das ewige Tergehen, das ist ungesund für die Hunde. Leck mir. Dass man euch so leicht erschrecken kann, wenn ich euch wäre, würde ich nicht weiter geradeaus gehen. Irgendwo dazwischen wird ein Loch sein. Folgt lieber den Stapfen außen herum. Was macht die schon da? Was machst denn du schon da? Die hätte doch mit uns kommen können, wie jeder normale Mensch. Nicht zum Aushalten, die Frau. Immer muss sie komisch tun. Und überall schon sein, wo man hinkommt. Und dann noch klugscheißen. Jetzt kommt aber herüber, Mannen. Wir wollen auch noch etwas schaffen, statt anwachsen. Wie bist du hierher gekommen? Öffentlicher Verkehr und gute Schuhe. Die spinnt. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich schaue mich gerne in Ruhe etwas um, bevor die Kerle kommen und durch alles hindurchdrogeln, dass man den Ort nachher nicht wiedererkennt. An dem Ort kann man, wie es scheint, kaum noch etwas verschlimmern. Kommt jetzt herüber, ich will nicht bis zum Abend schreien. Das ist ein Unort. Ein Abort. Das kann uns gleich sein. Wir brauchen nicht anzuwachsen hier, wie gesagt. Und jetzt hört mir zu, ihr beiden. Ihr geht durch das Haus durch, hinten wieder hinaus in das Gärtlein und dort lochet ihr, bis etwas zum Vorschein kommt. Warum gerade da? Ja. Ja, wo denn sonst? Jemand, der tot umfällt und den man gern hat, verlochet man doch an jenem Ort, wo er es gern hat. Und eine Bauernfrau hat es gern hinter dem Haus im Garten. Ja, wer redet denn von Bauernfrau? Das ist doch ein einziges Soß hier. Ja. Hast du eine Ahnung? Aus dem Sumpf wächst das süffigste Kraut. Aber jetzt macht vorwärts. Ich gehe unterdessen hinein und warte in der Stube. Der Hund zeigt euch, wo ihr anfangen müsst. Warum kommst du nicht mit? Weil ich die Fahnderin bin. Und ihr die Unterhunde. Im Wald, wo der Karweg abgeht, steht ein grauer Leichenwagen. Hinten am Kasten lehnt ein Mann im Mantel in Grau und raucht in den leeren Wald hinaus. Dass ein Land Rover kommt, kümmert ihn so wenig, wie wenn keiner käme. Er hat einen anderen Zeitbegriff. Auf halbem Weg hinunter trifft der Land Rover auf zwei Mannen in grauem Anstrich, die mühsam einen leichten Sarg mit offenbar schwerem Inhalt tragen und sich wankend bemühen müssen, etwas ab Weg zu kommen, um den Land Rover vorbeizulassen. Unten angekommen, stellt Grise den Motor ab und bleibt vorderhand sitzen. Draußen steht äußerst kritisch eine Frau mit Hund. Wer ihm lieber, hätt den Hut. Aber der liegt hinten. Die Frau klopft ans Fenster, drückt dann hemmungslos das Gesicht dran. Aussteigen jetzt, sonst muss ich nachhelfen. Es ist kalt, schneit wenig. Will derweilen nicht ansetzen. Es gibt einen Hauch vor dem Gesicht, wenn man sich achtet. In der Hand kläffelt der Schlüsselbund. Mit der anderen zieht er das Telefon aus der Innentasche des Mantels. Ja, Giese. Grüße euch, Frau Weiß. Und? Habt ihr was? Die Frau muss zum Arzt. Gerichtsmedizinisch. Ja, was heißt denn das? Ich höre immer Arzt. Ja, ob die Frau ermordet wurde, das kann man doch merken. Würgt er sie? Oder wurde sie erschlagen, erstochen, erschossen? Da muss es doch Löcher geben, Spuren. Das kann ich mir vorstellen, dass ihr sie nicht saht. Stober, wie die Polizeidirigentin war. Aber die können euch doch was sagen von der Polizei, wie sie aussah. Ja gut. Das muss gerichtsmedizinisch eruiert werden. Da könnt ihr auch nichts dafür. Und sonst? Haben Sie etwas gefunden gestern? Nichts? Gar nichts? Reifenspuren? Ja, die werden von mir sein. Hab den Mann doch abgeholt. Mehrere. Ja, ich habe natürlich gewendet unten, da kann schon etwas verwischen. Aber es ist ja auch alles plotsch. Wer weiß, wie lange sich Spuren da halten. Aber kann mich nicht erinnern, dass mir etwas aufgefallen wäre. Und sonst? Nichts. Gar nichts. Ja, und das Geld. Das Geld eben. Ich habe doch am Telefon gesagt, dass wir wegen dem Geld noch einmal über die Bücher müssen. Da war Geld unten, als ich da war. Eine Menge. In einer Kassette verstaut im Buffet. Doch. Aber das hab ich doch erzählt, als ich unterwegs mit dem Alten bei euch angerufen habe. Nein, nicht euch direkt. Jemandem bei euch. Hat halt jemand abgenommen. Woher soll ich das wissen? Müsste doch Kommunikationswege geben, oder? Ja, dafür kann ich jetzt auch nichts, dass ihr davon nichts wisst. Das weiß ich auch nicht, warum ich die Kassette nicht mitnahm. Kam mir auch erst oben auf der Straße in den Sinn. Ja, fragt ihn am besten. Das muss irgendwo sein, das Geld. Ich sah es selber. Ja, es ist mir nur recht, wenn ihr schwarz behaltet. Ob das dann aber jetzt Untersuchungshaft heißt, das ist mir eigentlich gleich. Behaltet ihn, aber vergesst ihn nicht. Lasst ihn mir nicht verhungern. Ist immerhin noch ein Mensch. Ja, ihr braucht nicht zu lachen. Ich meine das ernst. Eben, das bezweifle ich zunehmend, dass es mit rechten Dingen zugeht bei euch. Ja, und vergesst nicht, mich zu informieren, wenn es etwas gibt. Auf Wiederhören. Hinter einem Felsen, halb liegend, im Rücken die ersten Bäume des Waldes, den Lauf über den Stein weg in die Tiefe gerichtet, linst Grise in den tristen Graben hinunter. Was macht ihr da? Verdammt! Jungmannschaft. Ein Trupp junger Mannen in schwarzen Uniformen, anscheinend Klüfte einer Studentenverbindung, die Bewegungen zu bübisch. Ein Trupp Affen in Uniformen, Kostümen. In der Tiefe rollt eine halbbatzige Studentenverbindung, sechs Mann schwarz angestrichene Ölfässer rund ums ehemalige Beschüttloch herum über den Platz zum Haus hin, wo die Fässer darin verschwinden. Die Kerle rollen zu zweit oder zu dritt, wo der Morast ein Fass halb schluckt, während dann die anderen Fässer vorübergehend im Stich gelassen werden. Zwei sind drin, drei unterwegs und das eine oder andere könnte noch kommen. Auf dem Platz steht ein weißer Landrover. Hab ich doch gewusst, dass da etwas ging. Und jetzt lässt du die Waffe los, zeigst mir die Hände und drehst dich zu mir um. Du Landjäger, hab ich dich erwischt? Grise lässt das Gewehr fahren, schreckt herum, behält das Maul offen. Das Gewehr scheppert neben dem Stein auf die Erde. Keine drei Schritt vor ihm steht einer vor der Baumkulisse. Eine kurze, gedrungene, schwarze Waffe, exakt auf ihn gerichtet. Eine Maschinenpistole, denkt Grise, eine Maschinenpistole in echt. Damit braucht einer nicht zu zielen, nur zu streuen. Anton, was machst du hier? Da geht's noch? Was soll das? Hast du noch nie gehört, dass der die Fragen stellt, der schießen kann? Ach, jetzt mach kein dummes Zeug, Anton. Für dich bin ich jetzt Herr Wies. Scheißer, Verräter. Verstanden? Und jetzt rutsch von der Flinte weg, dass ich sie nehmen kann. Sonst mach ich ernst. Das ist aber ein heiteres Eisen. Ein schöner Zuwachs bei uns. Anton, hör bitte auf. Sag Herr Wies. Sag es sonst. Herr Wies, hört doch bitte auf. Das macht doch keinen Sinn so. Was wollt ihr von mir? Oben im Wald habe ich doch sofort gesehen, dass das dein Auto ist, wo wir vorbeigefahren sind. Scheißer. Willst du noch mehr herumschnüffeln? Reicht dir nicht, an der Türe zu kratzen? Willst herein, Hund? Aber immerhin hast du aufgedeckt, wenn du auch zu blöd bist, um das zu merken, was schwarz für einer ist. Der Sauhund. Verdammter Verräter. Dem haben wir das ganze Geld zugeschaufelt. Und der hat uns erklärt, wie es eine neue Ordnung geben werde im Land. In diesem Land. Und von diesem aus bald auch in anderen. Wie alles anders komme und wie bald die Starken und Schweren oben aufschwimmen würden und alles leichte Gesindel unten für zermalmt werde. Wenn man ihm nur folgen würde. Und wollte nichts als abhauen. Allein abhauen. Der Volksverräter. Und jetzt werden wir es ihm geben. Und zwar, dass er es nicht überlebt. Aber was wollt ihr? Jetzt nimm doch wenigstens das Gerät herunter einen Moment lang. Halt die Fresse! Die Schwachen werden unten sein, verstanden? Halt einfach das Maul, sonst setzt es etwas. Aber sagt mir doch, was ihr wollt. Was wollt ihr? Das geht dich nichts an, was wir wollen. Eine neue Ordnung von Starken wollen wir, und zwar hier und jetzt fängt es an. Solches Schießgerät kann sich doch jeder kaufen, der will. Es ist zu ruhig derzeit im Ostblock. Ostblock? Was heißt denn hier Ostblock? Wer redet denn noch von Ostblock? Halt die Fresse, ich sage Ostblock. Es muss alles nach Afrika jetzt. Zu ruhig im scheiß Ostblock. Und unterwegs bleibt eben das eine oder andere da und dort hängen bei diesen und jenen, die es auch brauchen können. Waffen denen, die sie verdienen, sage ich. Macht im Heimatland. Davon verstehst du nichts. Du bist ein kleiner Scheißer aus dem scheiß Ausland. Willst dich mit allen gut machen. Rennst doch zu meiner Mutter, sobald die Bahn frei ist. Ja, erzähl mir doch nichts. Aber du bist ein Schwächling, der in seinen Karren rumfährt. Du wirst unter die Räder kommen, du Wurst. Und zu meiner Mutter kommst du nicht mehr. Sonst bist du tot, verstanden? Jetzt geht es los. Jetzt machen wir den alten Dreckshund kalt und dann alle anderen Dreckshunde. Eine Säuberungswelle sondersgleichen wird über das Land fahren und die neue Ordnung installiert. Und wenn du deine Fresse hältst, darfst du schuften fürs Vaterland. Sonst bist du tot. Du hältst von nun an deine Fresse und lässt dich hier nie mehr blicken. Du machst, was wir sagen, und sonst machst du nichts. Ist das klar? Ich erschieße dich. Scheißer! Jetzt gehst du hoch, holst dein Auto und verpiss dich. Und wenn du jemandem etwas erzählst, guckst du in die Röhre. Wieder hat er den Wagen an einer Stelle oben im Wald stehen lassen, ein Stück von der Straße weg in die Bäume gefahren, wird ihn im Dunkeln niemand ausmachen. An die Handlampe geklammert, bei der er den Abblendschirm heruntergeklappt lässt, macht er sich den Wald hinab Es ist stockdunkel. Wo er aus dem Wald kommt, beginnt er allmählich zu pfosseln, stapft beharrlich weiter in die Tiefe. Das Herz klopft, die Nerven surren. Er denkt, was er da macht, aber den Brüdern muss doch einer auf den Zahn fühlen. Es ist totenstill und finster. Er beugt sich unter dem Dachtrauf hindurch und bleibt noch im Schatten der Finsternis stehen. Scheiße. Ah, verdammtes Haus. Er probiert die Falle. Es ist offen. Macht auf, macht den Schritt über die Schwelle. Wohl kommt durch die offene Tür Nachtluft herein, aber innen ist es dumpf. Sein Atem tönt dumpf. Es riecht dumpf. Er macht diesen und jenen Schritt in den tiefen Schatten hinein, kennt die Angst. Da, doch ein Geräusch. Es war totenstill bis jetzt. Das kann nicht sein. Doch, ein Geräusch von oben. Es muss von oben kommen. Schleifende Schritte, leise, schleichende, extra leise. Die sind doch noch da. Die warten auf ihn. Die Hand brennt, weil sie klammert. Er kommt nicht umhin, klappt mit der anderen die Abblende auf, hält sie starr. Im Kegel hockt diesen oder jenen Schritt vor ihm, mitten im Korridor, satt und breit. Eine Ratte starrt mit zwei glühenden Handlampen Augen zurück, wie Griese mit seiner Handlampe sie anstarrt. Der Klopf fährt ihm in die Glieder, dass er zuckt. Er röchelt etwas, als er wieder kann. Das genügt. Das Tier siegt über den Willen. Griese stolpert zunächst rückwärts, als ihn die Glieder wieder lassen, stolpert über die Schwelle, dann vorwärts, weg vom Haus, hinter ihm fängt es an zu poltern und auch zu schreien. Griese wartet, Kopf voran, durch den Morast, die Lampe fliegt ihm aus der Hand, er rudert mit den Armen, nur weg, nur hinauf in den Wald und in den Wagen. Da knallt es hinter ihm, es wird taghell, Holz birst. Er sieht noch Splitter an sich vorbeifliegen, landet dann mit dem Gesicht im Matsch. Adieu. Hinter ihm geht gewaltig die Sonne auf. Das riesige Dach fliegt davon und verflüchtigt sich. Ringsherum schlagen Splitter ein. Der helle Wahnsinn bricht aus dem Haus aus und schlägt sich Bahn ringsherum. Das Mühlirad ist broche, Simmeliberg. Das Mühlirad ist broche, Simmeliberg. Das Mühlirad ist broche. Gaffer brauchen Sie unten keine. Und jetzt umgekehrt und Abmarsch, Mann. Ich bin der Gemeindeverwalter im Ort. Wieso? Gemeindeverwalter. Das muss man halt sagen. Kann man nicht riechen. Ja. Aber ich sag euch, die sind scharf unten. Ich würde nicht zu viele Umstände machen, sonst seid ihr schnell wieder oben. Das kann ich mir vorstellen. Grise wendet sich ab und stiefelt in seinen Gummistiefeln los. Auf der anderen Seite vom Karweg stehen in einer Reihe drei graue Leichenwagen. Hinten am Kasten lehnt je ein Mann im grauen Mantel und raucht in den leeren Wald hinaus. Dass einer vorbeikommt, kümmert sie so wenig, wie wenn keiner käme. Sie haben einen anderen Zeitbegriff, gucken auf die Uhren. Die Toten sind Geld. Da kann alles andere herumrennen, wie es will. Auf halbem Weg hinunter trifft der Verwalter auf zwei Mannen in grauem Anstrich, die mühsam einen leichten Sarg mit offenbar schwerem Inhalt tragen und sich wankend bemühen müssen, etwas abweg zu kommen, um den Mann vorbeizulassen, der offenbar nicht weichen will, die Hände trotzig in den Manteltaschen. Wo das gewaltige Haus stand, ist nichts. Er kann hindurchgucken bis weit in den Graben hinunter. Wo er gelegen haben könnte, kann er nicht ausmachen. Der Abdruck muss schon im Schlamm verloren gegangen sein. Der Hausplatz ist flach wie zuvor. Die Remise ist stehen geblieben, als wäre nichts. Es hat einfach das Haus verblasen. Die Ratte kommt ihm in Sinn. Hab ich dich schon wieder, Bürschleiter? Sagte ich nicht, dass das ab jetzt mein Revier ist hier? Ja, doch schon. Ja, ich muss doch nachsehen, was es gab. Ich bin doch immerhin auch verwickelt in den Fall. So? Und wie genau bist du dann verwickelt in den Fall, nehme mich Wunder? In dem Fall kannst du dich grad umdrehen. Dann gibt's ein paar auf den Arsch, dann Handschellen und dann Abmarsch. Nein, doch nicht so. Ja, wie denn dann? Die Behörde hat mich doch eingesetzt, den Mann abzuholen. Also habe ich ein Recht darauf, etwas zu erfahren, dünkt mich. Dünkt dich? Für die Schlamperei der Sozialbehörden kann die Polizei nichts. Lass uns einfach unsere Arbeit tun und fahre mir nicht in unseren schönen Spuren herum. Einer unfähiger als der Nächste. Das Pack von der Feuerwehr habe ich auch schon hochjagen müssen. Zuerst zu spät kommen, dann Angst haben, der teure rote Karren bleibe stecken oder stürze gar ab. In den feuerfesten Gewändlein an der angenehmen Feuerwärme zugucken die ganze Nacht, wie alles in Flammen dann in Asche geht. Und mir dann, wenn alles da nieder ist, all die schönen Spuren verpfoseln. Wieso? Hat es Tote gegeben? Woher weiß er das jetzt wieder, der Verwalter? Ja, Leichenwagen, Särge. Ach so? Immerhin guckt er zu, wenn ich arbeite, arbeiten lasse. Die hat es verjättet, dass es nicht mehr schön ist. Die sind herumgeflogen in der Sumpflandschaft, dass wir jetzt einen Trupp Spezialtaucher einsetzen müssen, um den Besitzern ihre Hände und Füße wieder zurückzubringen. Spezialtaucher? Ein Witz, Stubenhocker, ein Witz. Wir sind doch nicht von gestern bei uns. Nein, im Ernst, hier ist nichts an seinem Platz geblieben. Wir wissen derzeit noch nicht, wie viele es gewesen sind. Die Doktoren müssen das zusammenlesen und dann in den Laboren Inventar machen. Alles Doktoren der Chemie und der Humanbiologie. Das ist ein Schlachtfeld, Schreiberlein, das du auf deinem Schreibtisch noch nie gesehen hast. Fässer mit Treibstoff, meinen die Leute. Mehr können sie bis jetzt nicht sagen, das muss ins Labor. Ja. Und sonst? Nichts. In der Remise stand eine Kiste, offen. Maschinenpistolen, Gebrauchtware aus dem Osten. Solches Zeug ist in allen Herren Ländern unterwegs, muss aber erst in die Labore. Aber es ist etwas faul hier bei euch, das ist klar. Ja. Und das Geld? Welches Geld? Ja, das Geld. Ich hab doch der Behörde Bescheid gegeben. Da war eine Kassette voller Geld im Haus. Eine Kassette voll Geld? Ja, das war 1 Million. Oder was weiß ich. Also bündelweise Tausendernoten. Und warum brachtet ihr die nicht mit, als ihr den Mann abliefertet? Ich weiß nicht. Er tat sie so selbstverständlich wieder in die Schublade zurück. So ein Geld lässt man doch nicht zurück. Du bist eine Pflaumengrise. Aber ich hab's doch der Behörde gesagt. Weil ich dachte, man müsste dann nicht sehen wegen der Sozialhilfe. Ja, was weißt denn du schon von Sozialhilfe auf deinem Flecken hier? Das sind auch Affen dort. Nichts funktioniert. Der Mann sitzt doch in Untersuchungshaft derzeit, bis wir mehr wissen. Die hätten mir Bescheid geben müssen. Alles Pflaumen. Wenn du es nicht selber machst, macht's keiner, sag ich dir. Da nimmt doch keiner freiwillig den Finger aus dem Arsch. Ja, wem sagt sie das? Und Schwarz? Was Schwarz? Ja, hat er was zu tun mit der Frau? Wir sind noch nicht ganz so weit. Es scheint nicht bis jetzt. Macht den Anschein, als wäre sie einfach gestorben. Und der Alte soll es so gesagt haben. Wer sterbe, den begrabe man. Es sei so bei ihm und er wolle sich dran halten. Ja. Keine Anzeichen, dass er der Frau nachgeholfen hat. Aber ich habe alles, was Doktor heißt, abgezogen und hier auf den Haufen gestellt. Das ist jetzt dringender. Dem Mann geht es gut bei uns in der Stadt. Ihr braucht nicht Sorge zu haben. Ich bin halt nur interessiert. Und? Irgendeine Idee, wen es da verkohlt haben könnte? Nein, keine Ahnung. Es wirklich, keine Ahnung. Irgendwer muss ja wohl tot sein hier angesichts der Leichen. Ich nehme Wunder, wer. Ist ja nicht elend weitläufig, der Flecken hier. Das Zeug geht mir in die Labore, die Doktoren hinterher. Und dann will ich Resultate. Und du, Schreiber, gibst jetzt Fersengeld. Sonst mache ich dir Beine. Grise spürt, wie die Stiefel bei jedem Schritt Dreck verlieren, marschiert auf den Land Rover zu. Noch bevor er ankommt, zittert das Telefon im Mantel. Er hält das Telefon ans Ohr, zieht die Luft ein. Von der anderen Seite tönt es unterdessen schon. Ja, da ist Annette. Weißt du, was passiert ist im Loch unten? Es habe Tote gegeben. Du musst mir sagen, was passiert ist, Anatol. Gibt es Tote? Warum? Da unten war doch niemand, nur der Alte und die Frau. Und die Frau ist tot und der Alte weg. Ich komme gerade von dort. Dann rück heraus mit der Sprache. Die Polizei ist da, Feuerwehr. Aber unsere Mannen sind doch alle wieder zurück. Der Unimog ist schon am Morgen früh ins Dorf zurückgekommen. Niemand von hier. Die sind alle von innen. Sag jetzt, was passiert ist. Es sind Leichenwagen hochgefahren den Morgen. Die wirst du doch an einem Ort gesehen haben. Ja, schon. Ich weiß auch nicht. Die Leichenwagen sind in diesem Moment abgefahren. Unten will man mir nichts sagen. Die kraxeln auf den Trümmern herum. Es sieht Straub aus da unten. Alles schwarz, das Haus stand. Und es dampft immer noch. Ich kann dir wirklich nichts sagen, Annette. Du willst nicht. Hör mir zu jetzt. Wenn meinem Bub etwas passiert ist, dann bist du schuld. Wie kommst du auf Anton? Mach nicht den nah, Anatol. Sag mir, was los ist, sonst komme ich selber. Bist du nicht, Annette. Du wärst nur im Weg. Es ist der reinste Auflauf hier, glaub ich. Nützen wir es auch nicht. Die reden nicht. Wenn ich komme, werden die schon reden. Anatol, ich will wissen, was los ist da unten. Wir kommen jetzt und du wartest auf uns. Verstanden? Wir kommen. Ich kann nicht warten. Grise ist schweißnass. Er reißt sich den Mantel vom Leib, macht die Türe auf, wirft den Mantel nach hinten, zieht sich auf den Sitz, schaltet die Zündung ein, dann das Radio. Ja eben, da ist es. Ihrer 7 bei einem Hausbrand. Explosion durch Treibstoff. Petroleum. Die Polizei untersucht. Als die erste Musik kommt, schaltet er wieder aus. Es hat also alle 7 gepreicht. 3 aus dem Dorf, die anderen 4, wer weiß, ins Dorfwagen darf er sich jetzt nicht. Er bleibt bei offener Türe sitzen. Laut tönt der Regen an seiner Seite. Es wird kalt. Imines Bülis Garte Simmeli Berg. Imines Bülis Garte Simmeli Berg. Ja, Riese. Ah, ihr seid's. Wie kommt ihr zu dieser Nummer? Nein, das weiß ich, dass ihr nicht blöd seid. Die Sozialhilfe, ja, klar. Im Ort, ihr, jetzt. Nein, ich nicht. Ich bin nicht da. Die Leute. Ja, nein, das ist doch nicht komisch. Muss doch nicht jeder von denen immer wissen, wo ich bin. Doch, natürlich war ich seit gestern da. Ich kann auch nichts dafür, wenn mich keiner sah. Ja, das glaube ich, dass die Leute aufpassen. Bei Schwarz, ja? Ich weiß. Ich habe es im Radio gehört. Hat er euch das gesagt? Ja, als ich ihn abholte, zeigte er mir seine Bücher. Machte Staatstheorie. Ich drängte zum Gehen, wie ich glaube schon gesagt habe. Doch, ich dachte, ich sagte es schon. Aber er machte nicht mit, bis er mir auch noch seine Kassette gezeigt hatte. Nicht. Aber sie war da. Ich sah sie doch. Nein, davon erzählt er nichts. Ja, ich dachte, das seien nur seine Fantasien, dass er ein kleines Mannenvolk um sich scharte. Woher soll ich denn das wissen? Ich war zum ersten Mal im Haus, als ich ihn holte. Ja doch, die kenne ich schon. Erkannte ich schon. Ja. Alle nein. Ja, doch nicht alle 7. Wer weiß, wo die herkommen. Nein, in Uniformen habe ich sie nie gesehen. Von den Waffen wusste ich auch nicht. Aber ich meine, da hätte ich doch sofort eingegriffen. Das könnt ihr mir glauben. Eine Waffe? Ja, hab ich schon. Lizenz? Alles bestens. Die Waffe? Ja, bei mir. Ich habe sie sogar in der Regel bei mir. Das weiß ich, dass das so nicht gedacht ist, aber wer hat es nicht so hier? Und passiert ist noch nie etwas. Ja, was glaubt ihr, wer ich bin? Ja, dann findet es meinetwegen heraus. Wiederhören! Wie weit es mit der Untersuchung der alten Frau steht, konnte er nicht fragen. Die Fahnderin ist wirklich zu garstig. Und am Ende kommt es noch so weit, dass er den Kopf hinhalten muss für den Schlamassel. So rutscht man in etwas hinein. Ins Dorf kann er nicht, das ist klar. Da dreht sich die Stimmung gegen ihn. Er lässt das Radio an, spürt den Gurt an der Achsel, der ihn mahnt, in den Sitz zu lehnen. Es kommt sehr traurige, heimatliche Musik. Das gibt es. Wo das Signet für die Nachrichten kommt, macht er laut. Hin, her. Dann kommt etwas über die 7 Gesprengten. Ein Unfall mit einer bedeutenden Menge Flugpetroleum. Mit größter Wahrscheinlichkeit Selbstunfall. Die Hintergründe der Tragödie bleiben bis zum Zeitpunkt schleierhaft. Die Polizei ermittelt weiter. Es traf 3 aus dem Ort und 4 Städter von Ennet, dem Berg. Er dreht ab. Er muss eine Zeitung kaufen wegen der Anzeigen. Frau Weiß, grüß euch. Ich konnte nicht abnehmen. Die Abdankung war. Nein, nichts anderes. Was denn? So, und das ist jetzt gewiss. Ganz und gar von selber gestorben. Ja doch, das kann ich mir schon vorstellen. Dann begrub er sie also einfach. Das ist doch eigentlich schön. Wenn man denkt, ganz ohne Primborium. Sehr persönlich. Doch, das denkt mich schon. Und jetzt? Einfach so? Einfach so wieder abholen. Wer? Ich? Ich soll jetzt wieder kommen und ihn abholen. Natürlich ist er alt, aber was soll ich mit ihm? Ja, überhaupt, wo soll ich ihn denn hinbringen? Das Haus ist buchstäblich weg. Im Ort? Nein, ich wüsste nicht wo. Hört, so einfach ist das nicht. Wir müssen das noch besprechen. Ich komme jetzt in die Stadt und dann müssen wir über die Bücher. Gut, ich komme direkt ins Untersuchungsgefängnis. Und ihr seid dann da. Es ist nötig, dass ihr da seid. Hört ihr? Gut. Ja, ich kann jetzt noch kommen. Ich bin im Ort jetzt. In einer Stunde ungefähr bin ich da. Jaha. Wiederhören. Es regnet. Achtung! Du gehst mir sowas von auf die Nerven, Schwarz. Du weißt gar nicht wie. Und jetzt? Jetzt habe ich dich wieder. Du stinkst. Verdammte Schlange, sie hat gesagt, sie sei dabei bei der Übergabe. Versprochen, was wir noch abmachen, was wir mit dir machen. Und dann lässt sie sich entschuldigen. Dringend beschäftigt. Dann bekomme ich von irgendeinem Polizeimann, der auch schon im Verschwinden begriffen ist, einen alten, stinkenden Mann in die Hände gedrückt. Und Abmarsch! Kein Mensch mehr zu sehen! Was soll ich jetzt mit dir, Schwarz? Kannst du mir das sagen? Und aufhören zu starren, Idiot! Brauchst gar nicht ausfällig zu werden. Kann ich doch nichts dafür, wenn einem die Frau stirbt. Dann gehört sie vergraben. So halte ich das. Wegen mir hätte man nicht in die Stadt brauchen. Mich hätte man einstweilen noch vor Ort lassen können. Ich weiß selber, wann es losgeht. Was losgeht? Aufbruch zum roten Planeten. Jetzt halt doch das Maul mit dem Planetenblödsinn. Du hast gefragt, Anatol. Du fragst. Ich will nichts wissen. Ich will nichts hören, hörst du? Sag mir nur, wo ich jetzt mit dir hin soll. Daheim, denk. Was heißt es? Heim. Heim. Explosion, verstehst du? Da ist nichts mehr, wie es war. Für mich ist das noch gut genug. Ich brauche nicht mehr. Die Remise steht doch noch. Für mich allein langt das. Außerdem muss ich nach den Säuen sehen. Ja, Säue. Ja, was für Säue? Die Säue, denk. 7 kugelrunde Säue kennst du nicht. 7 kugelrunde Säue liegen nebeneinander im Heu. Alle tun grunzen, alle tun schmatzen und einander am Rücken kratzen. Und die Katze und die Ratten. An dir spinnt's, Mann. Es war doch alles totenstill im Graben, als ich da war. So? Wann warst du denn da, dass es so still war? Als ich dich holte. Und dann zweimal, als die Polizei da war. Da war es etwa kaum still, als die Polizei da war mit dem ganzen Tross. Nein, da nicht. Wann denn? Ach, schweig jetzt. Ich will nichts hören von dir. Ich fahre dich jetzt in den Graben, dann kannst du selber sehen, dass es nicht geht. Für keinen. Und dann kommst du wieder mit und hältst das Maul. Und dann, weiß der Himmel. Ja, bring mich nur hinunter. Ich muss die Säue einsammeln. Die werden einen fürchterlichen Schreck haben von wegen der Explosion und sich verkrochen haben. Denen muss einer helfen, dass sie fürkommen. Die kommen mit mir in die Remise. Waren auch nicht bei Trost, die Buben, dass sie mir derart das Haus in die Luft jagen mussten. Was tatest du mir mit den Buben? Verdarbst sie, alter Mann. Hatten Hirngespinste, die Jungen, sämtlich. Und dabei führtest du sie an der Nase herum. Deine Ideen konntest du ihnen flüstern. Und dass du Geld für dich allein einsammelst auf ihrem Buckel, du Hund, verschwiegst du wie Trost. Seien wir ehrlich, Anatol. Das brauchten die nicht zu wissen, hätte sie nur verstört. Die waren sämtlich zu dumm zum Selberdenken. Denen hätte das geholfen, erwachsen zu werden. Wenn sie mich eines Tages, und ich sage bald, allzu bald, verschwunden gesehen hätten, mit sämtlichen Jugendträumen und Schwärmereien in einer tollen Rakete abgehen, die hätten schön geguckt. Dort unten in der Tiefe Simmerlieberg. Dort unten in der Tiefe Simmerlieberg. Doch der arme Irre im Loch unten mit seinen saftigen Hirngespinsten. Alle tun grunzen, alle tun schmatzen und einander am Rücken kratzen. Abkratzen. Warum eigentlich nicht? Mit den armen Buben kannte er auch kein Verbarmen. Soll er doch erfrieren, wenn er nicht mehr mitkommen will. Wahrscheinlich wird er es nicht einmal recht merken. Säue, Einsame. Ja, was für Säue. Was für Säue. Er steuert hin und her, wie er die graue Straße kommen sieht. Der Land Rover folgt gut hin, her. Er motoret. Manchmal gehen die Scheibenwischer hin, her. Er steuert. Sonst nichts. Ha, hab ich dich, Bürschlein! Macht auf einmal die Frau von hinten. Er fährt vorne zusammen. Die Hände krampfen am Steuerrad. Der Land Rover schüttelt und fängt dann an, gefährlich zu wanken. Er sieht unterdessen nach hinten. Dort wankt die Fahnderin. Sein Gewehr in der Hand, will von ganz hinten auf die Rücksitze steigen, wird aber mit Kraft hin und her getrieben. Achtung, die Straße! Scheiße! Geht's euch noch? Es fällt euch ein, mit der vorzukommen. Oh. Der Alte hat von Anfang an gemerkt, dass ihr mich im Gepäck habt. dachte mir, wollen doch einmal sehen, wo die Reise hingeht. Was macht ihr in meinem Automobil? In meinem... Wie gesagt, sehen, wo die Reise hingeht. Und du wirst mir das eine oder andere erzählen müssen, mein Freund. Na, warum jetzt ich? Na, warum ich? Das ist mein eigener Wagen. So? Dein Wagen? Und dann ist das also auch dein Gewehr, dünkt mich. Ah. Es könnte sein. Ah, hört auf! Ah, ihr seid doch nicht bei Trost! Dann ist es also dein Gewehr. Ah. Ja, natürlich ist es mein Gewehr. Dann logst du uns also an. Was ist das für eine Sozialhilfebehörde, die die Leute über Nacht da behält? Ah. Jetzt aufhören! Frau Weiß hat doch im Gegensatz zu dir das einzig Richtige gemacht, immerhin. Und uns von der Fahndung der Kantonspolizei um Hilfe gebeten. Sofort als ihr aufging, dass nicht so klar war, wer wen auf die Behörde gebracht hat. Ja, ich weiß doch nicht. Das ist mein erster solcher Fall. Meiner aber nicht. Und da fährt man dann mit einem entsicherten Gewehr durch die Gegend, Sheriff. Da hat Schwarz das erzählt. Ja? Ja, aber das ist doch ein Irrer. Der hat doch die Buben gesprengt. Dem glaubt ihr. Warum? Stimmt es etwa nicht? Ja, doch. Eben. Da liegt es doch auf der Hand, dass wir Herrn Schwarz nicht mit dir haben zurückfahren lassen dürfen. Das war doch zu meinem Schutz. Wenn man sich vor einem schützen muss, dann bist es offenbar du. Nimmt mich Wunder, was du in dem Haus dort unten getrieben hast. Ich nichts. Ja, er. Schwarz. Aber der war doch bei uns. Ja, er hat sie sich sprengen lassen. So hat er das. Merkst du, wie das tönt, was du da erzählst? Für meinen Begriff wirr. Der ist der Irre. Mit seinen Ideologien. Idiotien. Marswahn. Wenn einer sich nach dem Tod seiner Frau mit Mars tröstet, dann kann man ihm doch den Trost lassen. Das ist nicht euer Ernst, dass ihr das so seht. In meinem Beruf geht es nicht darum, wie ich es sehe, sondern was ich sehe. Da geht's noch. Der hat doch die Buben verheizt. Und dann erklärst du mir jetzt also, kleiner Scheißer, wie es dazu kommt, dass wir deine Lampe aus dem Dreck ziehen. Das ist doch deine Lampe, dünkt mich. Könnte deine Lampe sein, die wir unten im Graben aus dem Dreck gezogen haben. Wie die gerade da in den Schlamm kommt. Und wie dieses tolle Stück Metall auf eine Kiste Maschinenpistolen. Das würde ich gern wissen. Warum ich? Warum jetzt ich? Ja, da musst du jetzt durch. Aber weißt, ich mag dich gut. Und ich werde dir helfen, Schreiber. Helfen. Simmeli Berg. Aufnahme. Ende. Simmeli Berg von Michael Fehr. Anatole Griese. Martin Pfeifler. Schwarz. Heinz-Josef Braun. Fahnderin. Johanna Bittenbinder. Annette Wies. Katrin von Steinburg. Weiß. Judith Todd. Anton Wies. Markus Kroja. Zwei Mannen von der Polizei. Stefan Mohr. Gerhard Wittmann. Sowie als Erzähler Michael Fehr. Gesang Muttis Kinder. Mit Claudia Graue, Markus Melzwig, Christopher Nell. Komposition Schneider TM. Ton und Technik Jean Schimczak, Markus Huber, Adele Kurzil. Funkeinrichtung und Regie Kai Green. Produktion Bayerischer Rundfunk mit Radio Bremen 2017.